1 Live Infos. Mit Arne Hell und Christina Schneider um 8 Uhr. USA und Russland einigen sich auf Waffenruhe für Syrien. Schalke geht gegen die Bayern die Luft aus. Und das Wetter bringt meistens Sonne. Syrienkrieg. Die USA und Russland wollen den Bürgerkrieg in Syrien beenden. Die Außenminister der beiden Länder haben sich geeinigt, eine Waffenruhe durchzusetzen. Sie soll ab Montag gelten. Hier sind die Einzelheiten. 13 Stunden haben die USA und Russland verhandelt. Rausgekommen ist ein Plan mit einem wichtigen Ziel, eine Waffenruhe für Syrien. US-Außenminister Kerry forderte, dass sich alle Gruppen daran halten. And today, Sergei Lavrov and I... Heute appellieren wir Außenminister an alle syrischen Interessengruppen, diesen Plan zu unterstützen und sich dafür einzusetzen, diesen katastrophalen Konflikt so schnell wie möglich auf einem politischen Weg zu beenden. Die Waffenruhe soll für beide Konfliktparteien gelten, zum einen für die syrischen Rebellen, die die USA unterstützen, und auf der anderen Seite für die Regierungstruppen von Präsident Assad, die mit Russland verbündet sind. Die Vereinbarung könnte deshalb ein Wendepunkt im Syrienkrieg sein. Sollte die Waffenruhe 7 Tage halten, wollen die USA und Russland gemeinsam gegen die Terrororganisation IS kämpfen. Abgasbetrug. In den USA. Zum ersten Mal ein langjähriger Mitarbeiter von VW zugegeben, dass er persönlich bei den Dieselmanipulationen mitgemacht hat. Sein Anwalt sagte, dass der Ingenieur bereit ist, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Mr. Liang came to Detroit today to accept responsibility for his actions. Er ist einer von vielen Leuten bei VW, die in den Abgasskandal verwickelt waren. Und er bereut sehr, was passiert ist. Der Mann ist Deutscher. Er war für VW in die USA gegangen, um dort die Kampagne für saubere Dieselautos voranzubringen. Für den Abgasbetrug könnte er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Atombombentest. Der UNO-Sicherheitsrat hat in einer Sondersitzung über Nordkorea gesprochen. Die 15 Länder sagen, dass es neue Strafen geben soll wegen des Atombombentests gestern. Beschlossen wurde aber noch nichts. Vertreter Südkoreas und Japans haben das kritisiert. Die beiden Länder fühlen sich durch Nordkorea am meisten bedroht. Heimniederlage. Der FC Schalke hat in der Fußball-Bundesliga eine Überraschung gegen Bayern München knapp verpasst. Am Ende stand es 2:0 für die Bayern. Schalkes Kapitän Benedikt Höwe, das war mit der Leistung trotzdem zufrieden. Wir haben offensiv verteidigt, haben auch unseren Zug nach vorne gesucht und wir haben Bayern da ordentlich auch in Bedrängnis bringen können. Bayerns Manuel Neuer hatte schon gehofft, dass die Schalker hinten raus einbrechen. Ja, ist natürlich ein aufwendiges Spiel, so wie sie es betrieben haben. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie es nicht über 90 Minuten durchhalten. Die Tore für die Bayern fielen dann in der 81. Minute und in der Nachspielzeit. 1 Live. Sektorwetter. Viel Sonne und wenig Wolken, so sieht auch heute der Tag wieder aus. Dazu weiter warm. In Lüdenscheid werden es bis 24 Grad, in Langenfeld bis 25, in Dülmen 26 Grad, in Dortmund 27 und in Minden bis 28 Grad. Gegen Abend kann es sich Richtung Sauerland und OWL zuziehen und auch mal schauern. Morgen wird es dann auch woanders mal wolkiger, zum Beispiel im Rheinland, und auch mal nass. Die Sonne ist aber auch weiter dabei morgen. Stauschau. 3 Staus. A1 Köln Richtung Münster zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund-Unna 3 Kilometer stockend. Die A1 Osnabrück Richtung Bremen ist zwischen Neunkirchen-Vörden und Holdorf wegen Bauarbeiten bis morgen Mittag gesperrt. Da gibt es gerade 5 Kilometer Stau. Und die A33 Osnabrück Richtung Bielefeld ist zwischen Osnabrück-Fledda und Kreuz Osnabrück-Süd wegen Bauarbeiten gesperrt. Da gibt es eine Umleitung. 1 Live. Mit Benne Schröder. Moin zusammen, um kurz nach 8 am Samstag. Falls es gestern Abend für euch mal wieder nur Wodka O aus dem Tetrapack vom Discounter an der Bushaltestelle gab, ich kann verstehen, dass man das macht. Aber wir gucken trotzdem mal, wie es heute Abend besser werden kann. Die Sektor-Events gibt's gleich hier nach 2 Songs. Und der erste davon ist von Mö, Final Song. Please, won't you wait, won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Nothing to make we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by. We'll be right back. Sigala und Easy Love. Ihr müsst jetzt leider aufwachen, denn es geht jetzt an die Abendplanung. 1 Live. Sektor Events. Los geht's mit Herford. Im Go Park ist ab 22.30 Uhr Hip-Hop und zwar von Usta Sound System. Und dahinter verbirgt sich niemand anderes als er hier. Ich bin ein Sinti von Kopf bis Fuß. Immer wenn ich diese Trommeln höre, kocht mein Blut. Ich bin ein. Also, wenn Sido nicht auf großer Tour ist und Hallen füllt, dann ist er mit seinem Tour-DJ unterwegs und macht halt eine ganz kleine Nummer. Heute Abend eben ab 22:30 in Herford im Go Park. In Willich im Schloss Nersen sind heute Abend das Lumpenpack. Das sind zwei Jungs, die kennt ihr vielleicht von der 1Live Hörsaal-Comedy. Die machen so eine Art Musik-Comedy, wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Geht los um 20 Uhr. Und in Düsseldorf am Unterbacher See ist heute den ganzen Tag das Hell-Dunkel-Festival. Das ist eins der letzten Festivals, wo es House, Techno und Elektro in diesem Jahr gibt. Es läuft den ganzen Tag bis 22 Uhr draußen und dann geht's nach drin. In Niedeggen, in der Burg Niedeggen, ist heute Abend Joris. Oh, bis ans Ende der Welt, von Süd nach Nord. Das ist eines seiner Konzerte von seiner Open-Air-Tour 2016. Geht los heute Abend um 20 Uhr. Und dann noch in Dortmund im Westfalenpark, präsentiert von 1Live KIZ. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Leider ausverkauft. Allerdings gibt's noch ein paar Tickets. Und zwar nach 9 hier in 1Live. Sektor-Events. Auf 1Live.de. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. When you let her go. Katy Perry, I Kissed a Girl, und jetzt gibt's die Beginner in 1 Live. Die Jungs waren diese Woche da bei uns im 1 Live Haus und wir haben sie mit was ganz Lustigem eigentlich konfrontiert. Damals wie heute haben sie nämlich was geschafft. Nämlich zweimal haben sie andere deutsche Künstler von der Nummer 1 der deutschen Albumcharts gestoßen. Dieses Mal waren es die YouTuber, die Lochis, kennt ihr? Und beim letzten Album, das ist eben schon so lange her, da waren es die No Angels. Nicht nur von der Eins, Freunde. Geil, wir verdrängen immer das Zeitphänomen, was gerade irgendwie auf Eins ist. Wäre jetzt viel schlimmer, wenn wir jetzt irgendwie, als ich habe bei irgendeiner Jan Delay-Platte war Michael Jackson gestorben und dann habe ich den verdrängt und das fühlt sich nicht so geil an. Und die Lochis und die No Angels, das ist natürlich schlecht für die Lochis, gut für den Rest. Oh, das hat dir voll leid getan. Ja, das war voll echt leid. Voll mies und blödes Gefühl war das für Jan. Hier sind sie, es war einmal. Neu für den Sektor. Beginner. 1 Live. Wir waren Zeuge wie ein Kleiner auf coole Hose scheiße. Losflug von der Küste in Turnschuhen an Spitze. Denn die Füchse von der Elbe wollen raus aus der Kälte. Hatten kein Ziel, aber fuhren los. Große Beats, kein Studios. Geschichte geht es war einmal Klein Jan, Klein Dennis und ein Basketball 14 Jahre alt und ein Haar im Sack Aber die größten Klappen in der ganzen Stadt Die Netting in der Tasche, dauerhaft am Decken Yo und TV-Raps auf VHS-Kassetten Deutschland vertrauen, Charts waren Schrott Aber NWA und P.E. waren Gott Auf einer Party haben wir Martin getroffen Er rappte Eazy-E und hat Campari gesoffen Die Chemie stimmte, wir gründeten eine Band Mit einem Tape, Decken, Zettel und einem Stift und Talent Rap für Beats und Texte mit einer Aussage Der Flow mies, doch die Shows waren herausragend Braucht nur noch ein Auto und jemanden, der scratcht Dann kam DJ Matt und alles war perfekt Wir waren Zeuge wie ein Kleiner Auf coole Hose scheiße Los und von der Küste In Turnschuhen in Spitze Denn die Füchse von der Elbe Wollen raus aus der Kante Hatten kein Ziel, aber fuhren los Große Beats, keine Studios Ja genau, Digga, damals Als es keinen Schwanz kannte Ergriffen wir die Chance Und die Chance Die ersten Demos klangen wie die ersten Demos Und das Flora-rote Viertel, es brannte Hip-Hop und Rap, Digga, waren noch nicht Trendwörter, sondern Fremdwörter, Sess und der Spax-Lesern. Denn damals gab es keine Jews, nur ein paar Crews mit dicken Samplern auf den Gepäckträgern. Und wir radelten von Proberaum zu Proberaum, kein großes Studio, doch dafür einen großen Traum. Die Noten wurden schlechter, die Texte besser, echt Hammer, echt Mama, ich werd Rapper. Und so fuhren wir paar Stöhnchen weiter auf die Jams über Braunschweig nach München. Keine Gage, um sie auf den Kopf zu hauen. Stattdessen Maxis verkaufen aus dem Kofferraum. Wir waren Zeuge wie ein Kleiner. Auf coole Hose scheiße. Los so von der Küste. In Turnschuhen in Spitze. Denn die Füchse von der Elbe. Wollen raus aus der Kente. Hatten kein Ziel, aber fuhren los. Große Beats, keine Studios. Ja, ich sag, vom Plan machen kein bisschen Plan haben. Die erste LP war ein Gemischtwarenladen. Rap, Crossover, P-Funk, Bossa Nova. Geschrieben, aufgenommen und gemixt in einem Monat. Zu viel gedudelt, wir wollten wieder Rap-Shit. Schnell zurück zu drei Mics und zwei Techniks. Denn im ganzen Land ging so viel zu der Zeit. Die Sprache lernte rollen und die Beats wurden tight. Und wir waren mittendrin mit einem Universal-Deal. Nur Martin dagegen, denn es wurde ihm zu viel. Keine Ausbildung, wir setzen auf Rap, bauten unserer Generation fetten Soundtrack. Und als er rauskam, Alter, was da los war. MTV war Radio und Bravo Poster. Kein Bock, Popstars zu sein. Darum gehen wir zu The Dome, ohne da zu sein, ja. Wir waren Zeuge wie ein Kleiner. Auf coole Hose scheiße. Los und von der Küste. In Turnschuhen in Spitze. Denn die Füchse von der Elbe. Wollen raus aus der Kente. Hatten kein Ziel, aber fuhren los. Große Beats, kleine Studios. So war das früher doch, alles hat ein Ende. Wo soll ich anfangen? Das Hip-Hop-Fieber fühlte sich auf einmal krank an. Nee, kein Flash 99 hält auf ewig mit goldenen Platten im goldenen Käfig. Denn scheiß mal auf Talent oder Stil. Jede Profilneurose bekam Deal. Und dazu noch ein Star-Produzenten, finanziert von Jamba-Spar-Abonnenten. Ja, und das Klima wurde kälter. Deswegen machte Jan Urlaub auf Jamaica. Doch ein paar Firmengründungen und Pleiten später waren wir wieder angefixt wie Dorothy Peter. Ja, dank Just Blaze und den Neptunes kam auch sie zurück, die Dubstyler Rap Crews und die Hamburg City Blues Brothers neu vereint. Schrieben Deutschraps erste Nummer 1. Wir waren Zeuge wie ein Kleiner. Auf coole Hose scheiße. Los und von der Küste. In Turnschuhen in Spitze. Denn die Füchse von der Elbe. Wollen raus aus der Kente. Hatten kein Ziel, aber fuhren los. Große Beats, kein Studio. 1 Live. So the sea is going to take me. Maybe not that fairly far. I tell myself I won't get astray. I believe it's going to be hard. So I look across the main. A point far out of sight. Over me comes the rain, and I'll be gone within a night. I'm looking for ways over water. Live Infos. Mit Arne Helle und Christina Schneider um 8.30 Uhr. Neuer Plan für Feuerpause in Syrien. Knappe Niederlage für Schalke gegen Bayern. Und das Wetter, meistens auch heute Sonne. Waffenruhe. Die USA und Russland haben sich auf Schritte geeinigt, wie in Syrien der Krieg beendet werden könnte. Ab übermorgen Abend sollen die Kämpfe aufhören zwischen den Regierungstruppen und den Oppositionsgruppen. US-Außenminister Kerry sagt, dass es dann Hilfslieferungen für Zivilisten geben soll. Die Vereinbarung fordert einen sicheren Zugang zu den belagerten, nur schwer erreichbaren Gebieten, auch der Stadt Aleppo. Sollte die Waffenruhe in Syrien 7 Tage halten, dann wollen die USA und Russland zusammen die Terrorgruppe IS bekämpfen. Anschlagspläne. Die Staatsanwaltschaft in Frankreich hat Belege gefunden dafür, dass die 3 festgenommenen Frauen Anweisungen von der Terrorgruppe IS bekommen haben. Der Chefermittler sagt, dass es nicht schwer war, sie zu finden. Durch unsere Ermittlungen konnten wir ihre Telefone orten und abhören. Dadurch sind wir schnell auf die Wohnung einer Verdächtigen in Boussy-Saint-Antoine im Departement Essonne gestoßen. Die Frauen planten offenbar einen Anschlag auf einen Bahnhof in Paris. Die Ermittler sagen, dass der nur knapp verhindert werden konnte. Flughafenchaos. Die Polizistin, die am Flughafen Köln-Bonn Alarm ausgelöst hat, kann ihren Job behalten. Sie hatte ihren Dienstausweis benutzt, um Kontrollen zu umgehen. Hier sind die Einzelheiten. Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt. Eine Polizistin hatte ihren Dienstausweis vorgezeigt, um noch ihren Flieger zu bekommen und kam so an den Kontrollen vorbei. Die Folge? Das Terminal 2 am Flughafen Köln-Bonn wurde gesperrt. Ein Flug fiel aus, 1000 Passagiere hatten Verspätung. Der Polizeisprecher sagt, dass die 23-Jährige trotzdem ihren Job behalten darf. Das wurde einstimmig festgestellt, dass kein Fehlverhalten vorliegt, also im strafrechtlichen Bereich oder im Ordnungswidrigkeitenbereich. Ganz ohne Strafe kommt die Polizistin aus Euskirchen aber nicht davon. Sie bekommt ein Disziplinarverfahren und muss 250 Euro zahlen. Ob die beiden betroffenen Airlines noch Forderungen stellen, steht noch nicht fest. Ryanair hatte seinen Passagieren die Tickets für den gecancelten Flug komplett erstattet. Heimniederlage. Ja, also Punkte haben wir nicht gewonnen, ne? Schalkes Mittelfeldspieler Leon Goretzka ist enttäuscht gewesen nach der 0:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Meister Bayern München. Goretzka findet aber, dass die Leistung der Schalker gut war. Ich denke, alle im Stadion haben gesehen, dass wir heute Bayern in Bedrängnis gebracht haben und sie auch am Rande der Niederlage zumindest nur unentschieden hatten. Das muss man erstmal schaffen. Die Tore für die Bayern fielen dann in der 81. Minute und in der Nachspielzeit. München hat jetzt 6 Punkte, Schalke noch keine. 1 live. Sektorwetter. Auch heute wird es meistens schön, viel Sonne und nur wenig Wolken. Etwas grauer wird es später Richtung Sauerland und Weser. Dann kann dann auch mal ein Schauer runterkommen. In Bocholt und Eschweiler werden es bis 26 Grad, in Iserlohn und Bad Salzuflen bis 27 und in Leverkusen bis 28 Grad. Morgen sind teilweise ein paar mehr Wolken und auch einzelne Schauer dabei, zum Beispiel im Rheinland. Ansonsten wird es wieder sonnig und warm. Stauschau. A1 Köln Richtung Münster zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund-Unna 1 Kilometer stockend. Die A1 Osnabrück Richtung Bremen ist zwischen Neunkirchen-Vörden und Holdorf wegen Bauarbeiten bis morgen Mittag gesperrt. Es gibt gerade 6 Kilometer Stau. Die A33 Osnabrück Richtung Bielefeld ist zwischen Osnabrück-Fledder und Kreuz Osnabrück Süd wegen Bauarbeiten gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Und die A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Gelsenkirchen Süd und Essen-Krai 1 Kilometer Stau. Da ist nur eine Spur frei. 1 live. Mit Benno Schröder. Achtung, Achtung, hier spricht das WDR-Notfall-Hologramm. Der von Ihnen gewünschte Moderator Benno Schröder ist momentan leider nicht verfügbar. Für einen neuen Moderator rufen Sie bitte die Nothotline unter folgender Telefonnummer an. 0800 375 9264 6030 3618 3858 3657 859 3847 58 269 7452 15. Ich spiel einfach Musik. Yeah. business. Started to look like the mother bitches. Lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Also letzte Woche war schon wieder Pause, aber diese Woche ist sie wieder zurück, die Bundesliga. 1 live. Elva. Es ging gestern direkt los mit dem Spitzenspiel der FC Bayern gegen Schalke. Die Bayern haben kein einziges der letzten 12 Pflichtspiele gegen Schalke verloren. Das haben natürlich alle genau damit gerechnet, dass es ganz genauso weitergeht. Aber man muss eben sagen, am Anfang waren die Schalker tatsächlich besser als die Bayern. Das sagte auch Kapitän Benedikt Höwedes. Wir haben uns beide nicht versteckt, auch vor allem wir nicht. Wir haben offensiv verteidigt, haben auch unseren Zug nach vorne gesucht und wir haben Bayern da ordentlich auch in Bedrängnis bringen können. Mit ein bisschen Glück hätten wir da auch das eine oder andere Tor machen können. Ja, hätte, Fahrradkette und so weiter, es hat nicht geklappt. Am Ende haben die Bayern dann doch 2-0 gewonnen. Ein Tor hat Robert Lewandowski gemacht und das zweite Joshua Kimmich. Ja, 0 Punkte für Schalke, Jan Wochner aus dem 1-11-Elfer-Team. Ist ein echter Fehlstart, darf man schon sagen, oder? Ja, das darf man, ist ja klar, denn faktisch ist es ja auch so. Schalke steht ohne Punkte da. Trotzdem muss man sagen, das war ein richtig starker Auftritt von Schalke gestern Abend. Und ich finde, das kann man auch so als Blaupause für den Rest der Saison betrachten. Denn vor allem, was die Körpersprache angeht, das war ja ein Kritikpunkt zuletzt auf Schalke, da fand ich gestern die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl richtig überzeugend. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, Schalke hat viele Neuzugänge erst ganz spät verpflichtet. Die haben gestern zum ersten Mal alle zusammen gespielt. Da kann die Feinabstimmung noch nicht stimmen. Das finde ich ganz normal. Und dass das dann auch gegen die Bayern irgendwann bestraft wird, finde ich auch ganz normal. Gegen jede andere Bundesligamannschaft hätte Schalke gestern Abend gepunktet. Deswegen sage ich, Fehlstart ja, aber kein Grund zur Panik. Ja, wären da eben nicht Joshua Kimmich und Robert Lewandowski gewesen. Also halten wir fest, es ist völlig egal, ob Robert Lewandowski jetzt beim BVB oder bei den Bayern ist. In Schalke wird er jetzt nicht so wahnsinnig gemocht. Elfer, Fußball in 1 live. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesem wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesem haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit, dass ihr Strom.

Platz 4. Weiterhin auf der 4 die Kandidatin aus dem WDR-Format Traust du dich? Denn die hat ja gezeigt, wie begeistert man eigentlich sein kann, was Spielregeln angeht. Jeder von euch hat ein Budget von 10 Euro pro Tag. Okay. Ja, okay. Das heißt, ihr habt so 22 Euro am Tag. Okay. So, mit diesem Geld, wir können gut teilen, müsst ihr auskommen. Das heißt, essen, trinken, schlafen, reisen. Wenn das Geld nicht reicht, müsst ihr arbeiten. Wie geil ist das denn? O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. Nur in 1 live. Neu für den Sektor. Rag & Bone Man. 1 live. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Dragon Bone Man und Human in 1 Live. Gleich ab 9 übernehmen hier Philipp Esterewitsch und Tina Middendorf für euch. Und damit bin ich raus. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Benne Schröder hier. Tschüss. Reklame. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für meinen Lippenstift. Die sensationelle Beauty-Aktion bei TK Maxx. Hautpflege, Make-up und Düfte von Top-Marken. Immer bis zu 60% günstiger als der UVP. Man weiß ja nie, wen man hier oben trifft. TK Maxx. Große Marken, unglaubliche Preise, unfassbare Möglichkeiten. Du, wir müssen reden. Das zwischen uns, das funktioniert einfach nicht mehr. Machen Sie Schluss mit hohen Zinsen. Denn beim Ford Sommer Special bekommen Sie Ihren neuen Ford Fiesta oder Ford Focus jetzt besonders günstig. Für jeweils nur 0,99% effektiven Jahreszins ist einer der beiden bald Ihrer. Ein Angebot der Ford Bank für Privatkunden bis zum 30. September bei einer Laufzeit von 48 Monaten bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Der Super Samstag bei Lidl. Vitador Sonnenblumenöl, die 1-Liter Flasche, 23% billiger für 99 Cent. Lidl lohnt sich. Für dich hat Scheren nichts mit Schafen zu tun? Dann ist der schnellste Prepaid-Tarif aller Zeiten genau für dich. Mit Gigacaller von Vodafone surfst du jetzt mit 4G LTE Max, 750 MB Datenflat und 100 MB extra im Monat mit der Mein Vodafone App. Zusammen für nur 9,99 Euro. Im Shop, im Netz, jetzt. Vodafone. Power to you. Der Super Samstag bei Lidl. Zuckermelonen Piel de Sapo, Klasse 1, das Stück. 25% billiger für 1,49 Euro. Lidl lohnt sich. Mehr Fakten, weniger Werbung. Die attraktiven Eco-Profi-Modelle sind wieder da. Sichern Sie sich jetzt den Transporter Caddy oder Crafter Eco-Profi mit einem Preisvorteil von bis zu 3.000 Euro. Zusätzlich erhalten Sie eine Inzahlungnahmeprämie bei Erwerb eines neuen Transporter oder Caddy. Mehr Infos bei Ihrem Volkswagen-Nutzfahrzeugepartner. Der Supersamstag bei Lidl. Valensinasaft, verschiedene Sorten, die 1-Liter-Flasche für 88 Cent. Lidl lohnt sich. Ach, in unserer Familie will ja jeder was anderes. Meine Frau ein neues Boxspringbett, mein Sohn ein neues Sofa und ich möchte nicht Tag und Nacht dafür arbeiten. Darum gehen wir zu Hardegg. Da ist auch ohne Goldesel alles bezahlbar. Denn Hardegg hat alle 7 Tage neue, tolle Angebote mit den besten Aktionspreisen. Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardegg.de. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Mühlenhof frischer Putenrollbraten gewürzt. Das Kilo für nur 4,44 Euro. Und Gurken. Das Stück für nur 44 Cent. Und auch am Samstag gibt's Mühlenhof frischer Putenrollbraten gewürzt für nur 4,44 Euro. Und Gurken, das Stück für nur 44 Cent. Also am Framstag? Erstmal zu Penny. Seit 25 Jahren sind Sie als unsere Kunden unser stärkster Antrieb. Für Sie entwickeln wir Fahrzeuge, die schon durch ihr Design bewegen. In herausragender Qualität und mit Fahrspaß, der begeistert. Feiern Sie mit uns die Erfolgsgeschichte 25 Jahre Hyundai in Deutschland beim Händlerfest vom 9. bis 11. September. Und erleben Sie die 25 Jahre Hyundai Jubiläumsmodelle Tucson und Santa Fe. Wie alle unsere Fahrzeuge mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Mehr unter Hyundai.de. Die behalte ich gleich an. Die behalte ich gleich an. Die behalte ich gleich an. Heute schenken wir Ihnen 20% auf alles. Jetzt zu Reno und heute 20% Rabatt auf alles sichern. Da, da, da, da. Reno, die behalte ich gleich an. Und wieder unglaubliche Samstagskracher von Netto-Marken-Discount. Nur heute Kerrygold irische Butter. Der Doppelpack mit 2x250 Gramm für nur 2,15 Euro. Und Red Bull 12x250 Milliliter für sensationelle 9,44 Euro. Zuzüglich Pfand. Immer samstags, immer günstig, immer netto. Habt ihr auch schon über das Thema Familienplanung gesprochen? Klar. Und? Für uns kämen da verschiedene Modelle in Frage. Modelle für alle Familien. Citroën feiert Family Days und 20 Jahre Citroën Berlingo. Jetzt schon ab 159 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Le cœur, le caractère. Citroën. Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von hier. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es in mir tick, tick, boom, so wie deine Mama. Aha, und alle anderen Girls wären gern wie du. Aha, denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Und ich hoffe, dass du mich siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es sich gibt. Doch manchmal träum ich nur von dir. Also sag, was muss ich tun, dass du mich hörst? Dass du mich hörst, dass du mich hörst. Denn ich wär heute so gern bei dir. Und ich glaub, ich fänd es cool, wenn du mir gehörst. Ich fühl mich so allein, weiß nicht, ob's dich gibt. Und egal wie laut ich schrei, sie hört mich nicht. Stimmt doch nicht. Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Doch du bist eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße trifft. Aha, und Baby, ich schrieb jedes Lied für dich. Aha, doch bin alleine, denn sie sieht mich nicht. Aha, ich hoffe, dass es geschieht. Ich bin verliebt, doch hab keinen Plan, ob es sich gibt. Doch sie ist gerade irgendwo und denkt vielleicht an mich. Hey Baby. warte kurz auf mich, ich bin direkt bereit und fahr los. Auch wenn ich geh ich einsam ins Bett und hoff, dass ich gleich wieder penne, denn manchmal träum ich.